Der parkt hier vorne in den Seitenweg, das habe ich auch verboten. Der Hund darf nicht laufen, hier normalerweise, ich darf auch nicht da parken, das ist bei zwei Anzeigen. Ja? Das ist alles verboten, der kam an. Nein, das hat wieder mit dem Wasserschutzgebiet zu tun wohl. Da kam Zivilstreife hinter mir an, da habe ich hinter mir gleich die Ansprache gehört, im August. Am letzten Tag bin ich eigentlich bewusst zu Besuch hier, aus Bayern. Ne? Das hat ja auch aus Bayern angehört. Eine Ansprache, sofort ist die Ansprache erfüllt. Zivilstrafe, ich bin sofort angesprochen. Schauen Sie mal da, gibt schon die Stimme, erschreit die Stimme schon hinter mir. Mit dem Wagen hier parken und der hat den Hund, der Hund war gerade da. Der Hund hat ein bisschen Das ist schon mehr als ein Jahr her. Ich weiß jetzt nicht den Monat, das ist schon, das kommt eigentlich so lange, ist aber schon ein bisschen, das kommt eigentlich mal so vor, als wenn es noch nicht so lange her wäre, nicht? Und das, ja, ne, wir wollen ja schon sammeln, nicht? So ist es ja nicht. Ja, der hat. Wenn es denen zu gut geht, ne? Dann kommt auch irgendwelche Ideen. Hat er ja hier ein Unternehmen gehabt, man hat da irgendwas, ich weiß nicht, was er gemacht hat oder was er nicht gemacht hat. Also jedenfalls wurde er gesucht. Ne? Naja, von hier reden. Also vom Hund gibt es ja auch eine schöne Aufnahme, ja? Ja. Aber mit dem Fotoapparat. Ja. so ein Hirntritt oder so. Ja. Na ja. Komm doch. Wie heißt der denn? Kleiner, der liebe Kleiner. Kleiner. Kleiner. Thank you. Stück. Das ist nicht so. Ich 추워. Ich bin 21 Jahre alt. Ich bin hier geboren. Ich arbeite in Kreuzberg. Und ich will reich werden. Thank you.